auf einsamer Höh, da kann ich wohl sehen. Mal traurig, mal froh, die Weizen erklingen. Ich singe für mich den langen Tag, weiß selbst nicht warum. So singen mag. O Tülü, O Tülü, ja, Habu, Habu, O Tülü, ja, Habu, O Tülü, weit von mir. Oh, du, du.